Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Wir haben wieder ein Japan-Kulturthema und zwar die echten Locations, die verwendet wurden für die verschiedensten Sailor Moon Sachen. Und dazu ist heute wieder da Flora. Hallo Flora, Flora Moon. Hi. Ja, und ich Meso. Und ja, das ist was, worauf wir uns eigentlich auch schon gefreut haben, weil du auch sehr schöne Bilder davon schon gepostet hast. Mhm. Ja, ich war ja, also beziehungsweise tatsächlich diesen Frühling fahre ich das vierte Mal nach Japan. Mhm. Und jedes Mal, ich in Japan war, war ich natürlich schon Sailor Moon Fan. Das heißt, vom Anfang an, wir waren relativ oft in Azabu Juban, was die Vorlage ist für Juban und Azabu im Anime. Mhm. Und im Manga und überall. Und das ist einem, glaube ich, nicht ganz klar als Mensch von außerhalb von Japan, der diese Serien guckt, dass das alles echt ist. Und dass das alles, dass man da rumlaufen kann. Und dass das schon immer total eingebunden war in diese Kieze. Quasi. Das war mir überhaupt nicht klar. Im alten Anime nicht, weil er diese schönen Farben hat und diese Ästhetik kommt nicht so realistisch rüber, obwohl ich damals auch schon im Internet manchmal das eine oder andere Bild gesehen habe, wo gesagt wird, ja, es gibt diesen Eingang zu dieser Shopping-Mele und es gibt diesen Spielplatz, auf dem sie sind. Oder den gab es damals noch und so auf Tumblr hin und wieder sieht man es auch. Aber es sieht viel stilisierter aus und wo ich gar nicht damit gerechnet hätte, war im Manga. Ja. Weil du sagst, ja, Manga, das sind natürlich auch alles die Original-Locations. Ja, obwohl im Manga es sogar steht. Naoko Takeuchi hat ja in den alten Ausgaben, sind die Original-Randbemerkungen von ihr noch drin, in den neuen leider nicht mehr, wo sie sagt, ich bin jetzt dahin gezogen, wo Sailor Moon spielt und alles ist vor meinem Fenster. Mhm. Also sie hat dort in der Zeit, als sie das gezeichnet hat, auch gewohnt. Mhm. Und ich bin trotzdem nicht auf den Gedanken gekommen, in den Mangas mal zu blättern und zu schauen, kenne ich das irgendwie aus dem Anime oder was ist das für eine Stadtansicht? Spannend sind halt natürlich auch die Unterschiede. Naoko und Crystal später haben halt da, wo sie gewohnt hat, Azabu Juban benutzt. Mhm. Und ein paar, ganz wenig, nur ein paar Meter entfernt quasi, ist Roppongi. Und Roppongi ist Roppongi und Chiba und alles mögliche drumherum. Das sind so ganz kleine Distrikte, wo der Tokyo Tower steht. Den ja auch. Also das ist ja das, was wir immer wussten, was alle immer wussten, dass es den gab. Ja. Aber ja, Tokyo Tower war einfach von Anfang an schon der, der in der Gegend von Roppongi war. Und die gesamte Gegend um Roppongi herum benutzt der alte Anime sehr, sehr häufig. Denn dort waren die Toei Animation Studios. Die Toei Animation Studios. Also mussten die auch nur aus dem Fenster schauen oder auf dem Weg zur Arbeit mal kurz die Augen offen halten. Genau, genau. Das heißt, die haben auch ganz viel benutzt, was es im Manga nicht gab, ist einfach, was bei denen vom Fenster war. Mhm. Und deswegen sieht aber auch extrem viel einfach genauso wie dort aus. Also es gibt natürlich den Unterschied, also wenn du jetzt in Japan bist und jetzt da rumläufst, dann sieht Azabu Juban aus exakt genauso aus wie in Crystal. Ja. Dann sind dort eben, wenn du da durch die Gegend läufst, alles ist einfach exakt genau so. Als hätten sie Fotos gemacht. Und ich glaube, sie haben Fotos gemacht. Ich glaube auch. Und das wirklich genau da reingesetzt. Denn ich konnte die Screenshots nehmen, davor halten und alles hat gepasst. Ja. Ja, du hast das gepostet, das ist wirklich frappierend. Und das ist auch, ich dachte mir schon, dass es nah am Original ist, weil auch der Crystal von der Farbgebung sehr realistisch ist. Es sieht wirklich total fast wie ein Foto schon aus in der Serie. Total. Es ist auch, also es gibt fast, als hätte man das Foto einfach digitalisiert und ein bisschen einen Aquarellfilter drüber gemacht, obwohl sie das natürlich nicht tun. Es passt aber so nah ist es sehr dran. Total. Also sie geben natürlich den Läden nicht häufig genau ihre Namen, aber wenn da also Honolulu Coffee Shop, das ist einer, der ist am Kimichan Square und da stehen die relativ oft vor in Crystal mit einer grünen Markise. Und da steht dann trotzdem einfach, da steht dann nicht Honolulu Coffee, aber da steht dann trotzdem Coffee. Aha. Das heißt, das sind dann die richtigen Läden, die sogar gemalt sind, weil die jetzt, ne, weil die Serie so aktuell ist, dass es exakt alles noch so stimmt. Tokio ist eigentlich ja sehr schnelllebig, schon immer. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum man den Anime nicht unbedingt erkennt. Viele von den Sachen, die im Anime sind, gibt es einfach nicht mehr. Aber trotzdem sind das immer noch dieselben Gebäude. Also das ist relativ spannend. Ich weiß es ein bisschen aus, weil wir jetzt gerade so ein bisschen die Einführung machen in alles, füge ich noch die Live-Action an. Pretty Guardian Sailor Moon. Und das sind natürlich Schauplätze in Tokio. Genau. Und da gibt es aber auch Posts, die schon erklärt haben, es ist schon verteilt über Tokio. Sie konnten nicht die Leute einfach durchs Viertel schlendern lassen und dann 500 Unbeteiligte mit aufnehmen. Und das merkt man auch. Wir haben wenig Menschenmengen. Tokio ist sehr dünn bevölkert in dieser Serie. Ja. Und nur ganz, ganz selten laufen sie mal in eine Straße und es ist alles voller Leute. Das gibt es ein oder zweimal. Ansonsten suchen sie sich immer die üblichen Schauplätze, die ich schon zum Teil aus anderen Action-Serien kenne, die man scheinbar manchmal einfach von Leuten absperren kann. Ein Bahnhof hier, ein Vergnügungspark da, wo man außerhalb der Öffnungszeiten filmt. Oder das Dark Kingdom, dafür haben sie am Anfang eine stillgelegte, ein stillgelegtes Bergwerk genommen. Ja. Und später haben sie noch ein Haus dafür, was auch für alle möglichen Sachen wiederverwendet wurde. Ja. Ah, das war vielleicht auch nicht unbedingt, also das Haus vom Dark Kingdom, weiß ich nicht, wo das steht. Aber die Straßenszenen sind ein bisschen verteilt. Ja. Weil sie eben nicht einfach in die Menge filmen konnten. Ja. Und genau. Da gibt es aber auch ganz genau, also da gibt es einen Tumblr, der wirklich sagt, wo ist das, wofür wurde das gefilmt, welche Szene ist das und wo ist das in echt? Also für ganz viele von den Locations, die für PGSM benutzt wurden. Und das ist mega spannend, weil natürlich, die Sachen existieren alle. Naja, sie mussten ja irgendwo filmen. Klar existiert es. Ja, genau. Und du willst natürlich auch nicht die ganze Crew in der Gegend rumkarren, du willst schon in Tokio sein, ja. Genau. Und das ist schon ein bekanntes Problem für viele Serien, die in Tokio spielen, aber nicht einfach in die Menge filmen dürfen. Deswegen kennt man diese Locations dann auch. Wo ich immer sage, aber das okay, ist halt, wie gesagt, das ist Kamen Rider. Genau, genau dasselbe. Ja, das ist genau dasselbe. Wir gucken, ich habe vergessen, wie er heißt, aber auf Netflix guckt mein Mann gerade eine Serie, die ich an sich nicht mitgucke, aber die spielt in Tokio in der Zukunft. Mhm. Und dann stehen die einfach in Asabujuban. Ah, okay. Und ich erkenn's. Ja. Und das ist, ich liebe sowas. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, als Vorbereitung für diese Folge die Episoden zu schauen und dann mal mit Google Maps Street View durchzugehen. Ja, aber ich habe meinen alten Nico Nico Account, den ich damals extra für Crystal angelegt habe, auf einem anderen Rechner. Und ich habe wirklich kein Passwort aufgeschrieben. Also ich bin da jetzt nicht mehr reingekommen. Sonst hätte ich noch mal ein paar Episoden geschaut und hätte es dann mit Street View einfach mal abgelaufen. Ja. Das ist nämlich auch was, das ich liebe. Einfach irgendwo durchspazieren mit Google. Ja, das ist ja aber auch für alle, die hier zuhören, vielleicht auch eine Option. Ja. Asabujuban heißt der Ort. Exit 4 ist so das Landmark von Crystal, das man am meisten wiedererkennt. Mhm. Okay, etwas zu Exit 4. Das ist also der Ausgang Nummer 4 von der Asabujuban Station. Eine Sache, die sich sehr verändert hat zwischen Anime und Manga, da habe ich eben ganz kurz schon drüber, ist natürlich die Zeit. Mhm. Und deswegen viele Sachen, sind, die es damals einfach noch nicht gab, sind jetzt in Crystal drin. Trotzdem ist es dieselbe Stelle, die gefilmt wurde. Ah. Nämlich, was wir aus dem Anime ja so gut kennen, ist dieses... Ich habe als Kind und später immer noch gedacht, es sei ein Gebäude, wo quasi die Schriftzeichen, große Neon-Schriftzeichen drin sind für Asabujuban. Das ist dann oben noch so ein, sieht aus wie so ein halber Kronleuchter, so runde Bubbeln aneinander. Dieses Eingangsschild quasi für die Shoppingmeile. Ja. Wo man immer denkt, das ist einfach ein Gebäude auf dieser Shopping-Mall. Ja. Das ist ein Schild. Ah. Und es ist ein Schild, das steht auf einem kleinen Platz am Anfang der Einkaufsstraße, der Haupteinkaufsstraße von Asabo Juwan. Mhm. Dieses Schild gibt es nicht mehr, aber das Schild steht genau da, wo Exit 4 steht. Mhm. Von der Asabo Juwan Station. Und quasi, wir sehen jetzt im Anime ständig, also in Crystal, den Exit 4. Und das ist einfach exakt genau dieselbe Stelle, an der dieses Schild stand. Das heißt, sie haben quasi dieselben Stellen wieder benutzt. Wir sehen auch, was wir stattdessen jetzt häufig sehen in Crystal, ist das Straßenschild der Juban Dori. Und das ist diese Einkaufsstraße, die dieses Schild auch symbolisiert hat, vor der eben Exit 4 steht. Und das übrigens auch nur einmal, wenn man über Japan redet und japanische Adresse, es gibt Straßennamen, ja, aber nur große, wichtige Hauptstraßen haben Straßennamen. An sich funktionieren Adressen anders. Ja, ich wusste, dass die Häuser nicht durchgehend nummeriert sind. Davon habe ich gehört. Genau. Aber ich dachte schon, dass die Straßen Namen haben. Nee, also also die Einkaufsstraßen haben Straßennamen. Und deswegen steht da auch Juban Street drunter. Also beziehungsweise in echt steht da Asabo Juban Street. Mhm. Aber die Juban Dori für den... Die haben das ja auch alles wieder umgemünzt, dass das nur Juban und Asabo getrennt ist, aber eigentlich ist der Bezirk zusammen. Ja, aber das sind exakt immer noch dieselben Stellen. Wir sehen nur, was wir sehen, sind dieselben Stellen 20 Jahre später. Okay. Vielleicht sollte ich mal aber noch ein bisschen Tokio erklären. Gibt es das Haus von Usagi, in dem sie wohnt? Nein. Okay. Nein, das Haus von Usagi gibt es nicht, gibt es solche Einfamilienhäuser überhaupt mitten in der Stadt? Ja, gibt es. Okay. Und zwar genau dort. Das hat mich nämlich immer gewundert. Das sieht so gar nicht nach Innenstadt Tokio aus. Also tatsächlich um die Station herum, also um so eine U-Bahn-Station herum, Metrostation bei denen, Tokio ist immer ganz ähnlich aufgebaut. Du hast das Leben spielt sich eigentlich um diese Hauptstraßen, diese Einkaufsstraßen ab. Und die sind immer, immer in der Nähe von den Stationen. Ja. Und haben sich da so rumgebaut. Und je weiter du von der Station quasi rausgehst, desto mehr wird das zu Wohnhäusern. Mhm. Das heißt also meistens, also um die Station direkt drumherum hast du meistens die Fastfood-Ketten und die Einkaufsstraße und dann gehst du ein bisschen raus und dann gibt es die kleineren Läden, die Leute, wo tatsächlich irgendwie der alte Mann seit 30 Jahren arbeitet und seinen Schuhladen hat, etc. Und dann gehst du immer weiter raus, dann werden die Läden immer wieder weniger. Das Einzige, was es überall gibt, sind die Konbinis, diese kleinen Minimärkte quasi, die gibt es überall an jeder Ecke. Und dann gibt es eben die Häuser. Und je weiter du reingehst, quasi von einer Station entfernt, gibt es auch einfach klein. Also die sind winzig. Usagis Haus wird auch nicht so groß sein, wie es aussieht. Aber es gibt diese Häuser. In allen Stadtteilen gibt es diese Häuser. Okay. Jetzt muss man dazu sagen, Asabo Juban ist ungefähr eins der teuersten Stadtviertel, wo man überhaupt wohnen kann. Mhm. Sprich, Kenji Tsukino muss eigentlich ganz schön viel Schotter haben, um sich ein Haus in dieser Gegend auch schon zu leisten. Genau. Ist natürlich auch einfach, wenn man es als da ansiedelt, wo sie alle wohnen, wo man es haben will und wo man selber schon wohnt. Aber da in ein solches Haus, klar. Ja. Vielleicht ein, zwei Worte überhaupt zu Tokio und Minato und Asabo Juban und wie das alles zusammenhängt. Also Tokio ist in Verwaltungsbezirke, Wards, getrennt. Davon gibt es 23. Das ist aber nicht identisch mit Stadtteilen, oder? Nee, das ist nicht identisch mit Stadtteilen. Wenn man das mit Berlin vergleicht, dann gibt es den Stadtteil Friedrichshain und es gibt den Stadtteil Kreuzberg. Mhm. Aber der Verwaltungsbezirk heißt Friedrichshain-Kreuzberg oder Prenzlauer Berg als Stadtteil, aber Pankow als Verwaltungsbezirk, in dem Prenzlauer Berg ist. Und genauso ist das. So ein Ward wäre also Friedrichshain-Kreuzberg. Tatsächlich ist Friedrichshain-Kreuzberg sehr gut zu vergleichen mit Minato. Ich habe nämlich nachgeguckt, wie groß ist Minato. Das ist eben der Verwaltungsbezirk. Mhm. Und wie groß ist die Population? Und es ist ungefähr identisch mit Friedrichshain-Kreuzberg. Okay. Was aber zwei Kuriositäten hat, nämlich einmal, dass Minato, genau wie Friedrichshain-Kreuzberg auch, eigentlich so ziemlich der kleinste Verwaltungsbezirk ist. Mhm. In Berlin aber genau dasselbe. In so einem verdichteten Leben, wie es in Tokio ist, heißt das sehr viel? Also Größe heißt Einwohner in dem Moment, aber vielleicht gibt es andere Dinge dort als Einwohner. Nein, also wie gesagt, es ist der kleinste und es ist auch hier der kleinste von der Fläche her. Und sie haben trotzdem auch, Minato ist 20,37 Quadratkilometer groß, Friedrichshain-Kreuzberg ist 20,16 Quadratkilometer groß. Okay. Minato hat eine Population von 243.000, Friedrichshain-Kreuzberg von 270.000. Zur selben Zeit. Das heißt, sie sind eigentlich total vergleichbar und total identisch. Okay. Aber mit dem Unterschied, dass Friedrichshain-Kreuzberg einer der dicht besiedelsten Städten, Teile Deutschlands, nicht nur Berlins ist. Minato aber so ziemlich der undicht besiedelt. Okay. Ja. Minato im Vergleich zu Tokio ist auf Platz 21 dieser 23 Wards. Mit Leuten, die da wohnen. Und liegt es daran, dass es weniger Hochhäuser gibt oder dass es mehr Geschäfte gibt? Weil es mehr Geschäfte ist und weißt du, also die reden dort vom Donut-Effekt. Das sind die Leute tatsächlich tagsüber hat es eine Population von 850.000. Okay. Die gehen da alle zur Arbeit. Die Leute gehen da zur Arbeit. Aber die wohnen ein Haufen Büros vielleicht auch. Genau, es gibt einen Haufen Büros. Vor allen Dingen ist das Minato ist das ist historisch gewachsen, weil es natürlich, Minato ist genau der Stadtteil, der an Tokyo Bay dran ist. Mhm. Das heißt, der ist am Hafen. Odaiba kennen viele auch, das ist dieses Vergnügungsviertel, diese menschengemachte Insel, auf der diese ganzen Vergnügungssachen sind. Mhm. Odaiba ist auch in Minato. Roppongi ist in Minato, der Tokyo Tower, Shiba ist in Minato, Akasaka ist in Minato. Okay. Das sind ganz viele kleine Stadtteile. Aber das ist eben, weil es eben am Hafen ist, Minato, historisch gesehen der Stadtteil, in dem die ganzen Botschaften zum Beispiel sind. Ah, okay. Das sind unfassbar viele Botschaften. Wenn du durch Azabu-Juban läufst du vorbei an der deutschen Botschaft, an der österreichischen Botschaft, an der noch was weiß ich, also ne, das sind die mir aufgefallen sind. Mhm. Einfach um die Ecke vom Hirikawa-Schrein. Und die sind da überall. Und da sind ganz, ganz viele. Das heißt, das sind riesige, große Gebäude, die einfach so für Staatssachen benutzt werden. Und deswegen ist das auch total realistisch, dass es so Princess D-Balls und all solche Sachen, solche Bälle und solche Edwards mit ihren großen Häusern, die sind nämlich genau dort. Azabu ist Azabu vor allen Dingen, nicht nur Juban, aber Azabu ist einer der Orte, wo eben ganz viele reiche Ausländer wohnen mit ihren riesengroßen Villen. Okay. Ja, das erklärt dann natürlich, wo das herkommt, ja. Genau, und deswegen sind das aber auch alles, auch die wir sehen, wo wir denken, okay, so ein Ball mitten in Minato, in so einem großen Herrenhaus. Nein, das stimmt tatsächlich. Das sind reale Locations. Tatsächlich ist das Haus, in dem in Crystal der Princess D-Ball gemacht wurde, genau dasselbe Haus, also sie haben es ein bisschen abgeändert, weil er brauchte ja Balkone. Aber da in dem im Original-Anime in der ersten Staffel dieses Prinzessinnen-Seminar gemacht wurde. Das ist ja auch so ein Ballhaus gewesen. Das ist auch so ein eigenartiges Ding, aber die hatten einen Ballsaal, ja. Genau, und es war dasselbe Ding. Es ist dasselbe Haus, das als Vorlage genommen, das tatsächlich eben in der Sabu-Juban da so rumsteht. Das heißt, solche Sachen sind tatsächlich nicht an der Nase. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, in dem Spiel Sailor Moon Drops gibt es natürlich auch Locations, durch die man sich durchbewegt. Die sind allerdings aus dem 90er Anime übernommen. Naja, wenn sie aus dem 90er Anime sind, die wahrscheinlich auch, ein paar davon sind bestimmt auch original. Gut, der Tokyo Tower, den hätte ich erkannt, aber ja. Also viele Sachen sind auch gerade im Manga, wurden viele Sachen, die sehr, sehr wichtig sind für Sailor Moon, Crown Arcade, gibt es heute nicht mehr. Aber die gab es ja, da habe ich Bilder gesehen. Aber es gab sie. Und sie war auf Juban Dori die genau mit derselben Front, die von außen, es war keine Arcade, es war eine Pachinko-Halle. Und Pachinko ist dieses, manche kennen das, aber es ist sehr, sehr japanisch. Das ist so die Haupt, also die so Leute, die spielsüchtig sind, Flipper die spielen mit Kugeln. Pachinko, genau. Flipper mit Kugeln, total langweilig eigentlich, mega laut. Eine Erfahrung wert, wenn man das mal hören möchte und sehen möchte. Also das heißt, Crown Arcade war eigentlich Crown Pachinko, aber sah exakt genauso aus und gab es auf Juwandori. Mhm. Und Sailor Moon Crystal hat Crown immer noch dahingestellt und hat Crown so aussehen lassen, als wäre es weiterhin auf der Juwandori. Mhm. Man kann quasi die Gebäude drumherum fotografieren und die stehen da noch heute. Aber so existiert es nicht mehr. Aber somit hat quasi Crystal ein Gebäude genommen, das da mal stand und es wieder hingestellt. Okay. Und solche Beispiele gibt es relativ viel von Dingen, die Crystal dann einfach trotzdem brauchte, die eigentlich in Asabu Juwa nicht mehr existieren. Mhm. Ja, aber ja, das Gefühl ist trotzdem da. Man kommt aus diesem Ausgang 4 der Asabu Juban Metro Station raus. Man steht genau vor diesen deren Autobahnen, mhm. die durch Tokio fahren, sind auf Stelzen komplett über der Stadt. Mhm. Und die siehst du auch in Crystal Screenshots sehr, sehr häufig, wenn die Leute drunter laufen, weil die halt in Asabu Juban genau darüber laufen. Mhm. Die sieht man ganz, ganz, diese roten Backsteine, die mhm. du auch in fast jeder Folge in Crystal siehst, ist einfach genau die Backsteine, die ganz speziell für Asabu Juban sind. Das gibt es nirgendwo anders in Tokio. Okay. Aber ja, das sind alle solche, also ja, wie gesagt, das heißt, Minato ist der Bezirk und Asabu Juban ist das kleine Mini-Stadtteil. Und das ist wirklich winzig. Mhm. Ja, also, ja, ich habe das nämlich... Wenn du was googelst, ja, ich habe es gegoogelt. Einige von den Sachen in Tokio habe ich zumindest auf der Karte schon gesehen. Und ja, es ist wirklich klein. Genau. Und schwer also, zu finden. Genau, wir nehmen den Vergleich wieder, da kann man sich die vielleicht gut vorstellen. Wenn Friedrichshain-Kreuzberg als Bezirk eben zwei Bezirke hat, mhm. Zwei Stadtteile hat, Friedrichshain und Kreuzberg. Und ja, da gibt es auch dann darunter nochmal Kieze, ne, Boxhagener Viertel etc. Mhm. Kleine Viertel innerhalb dem Stadtteil. So ähnlich ist das halt auch. Das heißt, die sind ein bisschen größer, aber an sich kann man sich vorstellen, dass wenn ich sage Asabu Juban, dann ist das eher die Größe von so einem kleinen Viertel in einem Stadtteil, als von so einem großen Stadtteil. Deswegen, Asabu Juban ist mega klein. Und da sind, wie gesagt, in Minato, das so groß ist wie Friedrichshain-Kreuzberg, sind Roppongi, sind Shiba, sind Akasaka, sind Asabu Juban, ist Odaiba, ist alles Mögliche. Und das ist einerseits total schön, andererseits heißt das auch, ja, zufällig sind sie alle nicht nur im selben Land gelandet, sondern in derselben Stadt, im selben Stadtteil und sogar im selben Viertelchen. Weil sie auf dieselbe Schule gehen, außer Ray. Für Ray habe ich recherchiert, wo diese Schulen im Innenstadtbereich sein könnten. Für ich habe es tatsächlich genau rausbekommen. Es ist eine exakt genaue Vorlage einer Schule. Ja. Das Gebäude gibt es nicht mehr, aber die Schule heißt, warte, ich habe es aufgeschrieben. Die Schule heißt... Toyo Ava Girls Academy. Okay. heißt sie. Also die TA Private Girls Academy hieß es im Manga, beziehungsweise im Anime. Und es ist eine Toyo Ava Girls Academy, die dafür berühmt ist, die genau diese Fronten hatte. Die sind aber allerdings Ende der 90er abgerissen worden und ersetzt worden mit modernen Gebäuden. Und wie nah ist das jetzt dran an Usagis Schule? Das ist tatsächlich von Usagis Schule nicht sehr, sehr dran, aber es ist um die Ecke vom Hikawa-Schrein. Ah, okay. Und es ist berühmt, dass Politiker ihre Töchter dorthin gesteckt haben. Aha, okay, das wusste ich nämlich auch nicht, ja. Genau. Aber ist das also jetzt eine katholische Schule? Weil ich habe die Namen nicht mehr. Es ist eine katholische Schule. Ah, dann ist es eine von denen, die ich recherchiert habe, ja. Ja. Weil da kommen nicht sehr viele in Frage, die sind über das ganze Stadtbild verteilt und eigentlich ist nur eine nah genug dran, ja. Aber ich habe die Namen nicht mehr auf der Zunge, ja. Okay, dann ist das also auch sehr realistisch. Das ist auch mega realistisch. Mhm. Auch tatsächlich auch viele, was ich auch spannend finde, gerade der Anime, in der zweiten, also was wir in unserer Adaption der Serie zwar nicht so gut kennen, aber es haben sich ja die Vorspänne haben sich ja verändert. Mhm. Und im Vorspann der zweiten Staffel gibt es dieses Endcard, Bild quasi von Usagi als Silhouette, wie sie auf eine Brücke schaut. Mhm. Und das ist die Rainbow Bridge. Und die ist heute mega berühmt für Tokio. Das ist die, die Odaiba mit dem Festland verbindet. Mhm. Aber die wurde erst in dem Jahr, in dem die zweite Staffel gedreht wurde, fertiggestellt. Okay. Dann und das hat Sailor Moon ganz häufig gemacht. Genau, die haben die Sachen ganz, ganz schnell reingenommen. Es gibt zum Beispiel in Roppongi einen Tunnel, in dem eine ganze Folge gedreht, mehrere Folgen in Sailor Moon gedreht wurden, der quasi unter der Rainbow Bridge anfängt und dann drüber führt. All solche Sachen in der zweiten Staffel zum Beispiel, mhm. in diesem Tunnel, wo die Kinder in den Bus angegriffen wurden. Okay. Und, und das ist alles dieser Tunnel. Ja. Und auch der Tunnel wurde in dem Jahr, in dem die zweite Staffel angefangen hat, erst fertiggestellt. Ah, okay. Das heißt, die haben sich sehr, sehr häufig... Okay, aber das würde ich eigentlich auch gern machen, wenn ich Animationsstudio wäre, wirklich sagen, oh, hier gibt's was Neues, das hat noch keiner gemacht, dann machen wir das jetzt als Erste. Ja. Ja. Genau. Wie ist aber das? Dann gibt's eine Frage mit dem... Ich habe jetzt nicht mehr alle Locations im Kopf. Ich hatte diese Karte mal für alle Sailor Moon Locations auf einem anderen Rechner. Aber ich habe es nicht mit hierher scheinbar importiert oder nicht gefunden. Sie fahren ja ursprünglich mit dem Bus zum Hikawa-Schrein von der Schule aus. Ist ja, das wirklich das ist so weit realistisch. Entfernt? Vom Hikawa, also die Sache ist, es gibt zwei Weil später gehen sie immer zu Fuß, habe ich den Eindruck. Genau. Also, es gibt zwei verschiedene Hikawa-Schreine. Mhm. Es ist also der vom Manga, der im Manga gezeichnet wurde und in Crystal gezeichnet wurde und den habe ich auch fotografiert, da gibt es auch Fotografien, der sieht exakt genauso aus. Oh. Er heißt auch Hikawa-Schrein, nur mit einem anderen Zeichen geschrieben. Mhm. Ist direkt in Asabu, im Asabu-Teil von Asabu-Juban. Mhm. Der ist um die Ecke von der deutschen Botschaft da und genau über so einen Hügel, der so ein bisschen dunkel ist. Mhm. Und das ist der für den Manga benutzt. Sie haben aber für den Anime einen anderen benutzt. Also es ist aber trotzdem total spannend, dass sich Naoko genau den Hikawa-Schrein ausgesucht hat. Weil Hikawa, also das Wort Hikawa kommt von Hinokawa und das heißt wörtlich übersetzt Fluss des Feuers. Ja, weil das Zeichen, mit dem es im Manga geschrieben wird, ist das Zeichen für Feuer. Das Zeichen, mit dem es im Manga geschrieben ist, ist das Zeichen für Feuer. Tatsächlich ist es eben echt das Zeichen für Eis. Ah. Und sie haben, deswegen, das haben sie geändert. Aber bis auf dieses Zeichen sieht dieser Schrein exakt genauso aus. Weil aber sonst trotzdem... würde ich mich fragen, was leiten die in ihre Flüsse, dass die Feuer fangen? Ja. Aber die Frage ist, Hikawa, es gibt sehr viele Hikawa-Schreine. Hikawa ist quasi eine, also quasi wie du hier, wenn du Kirchen unterteilst, die auch in Methodist oder was weiß ich unterteilen kannst, kannst du eben auch die Schreine eben in ihre Teile. Dann quasi. Hat das eine tiefere Bedeutung. Dann ist das nicht einfach nur ein Ortsname, der dort schon vorhanden war. Genau. Das heißt, es gibt viele Hikawa-Schreine. Okay. Schreine. Aber der Hikawa, also heißt also dieser, der River of Fire, auf den quasi da angedeutet wird, quasi, der gemeint wird, ist, dass die ganz originalen Hikawa-Schreine tatsächlich in der Nähe eines Flusses war es, der wirklich rot war. Und warum war der rot? Weil da eben Eisenerz war. Das heißt, dieser rote Sand. Weil sonst hätte ich noch an Vulkane gedacht. Genau. Und Eisen ist aber verwandt, also ist ein Zeichen oder steht für Japaner für den Planeten Mars. Mhm. Okay. Das heißt, das ist, ne, sind alles so Gedanken, okay, das ist cool. Ja. Genau, die für Naoko reingegangen sind, um sich den Hikawa-Schrein eben für Sailor Mars auszudenken. Mhm. Beziehungsweise zu nehmen. Und ja, deswegen, den Hikawa-Schrein, den sie genommen hat, ist der direkt in Asabu. Der ist 2 Minuten zu Fuß von dieser Hauptstraße erreichbar. Mhm. Vielleicht auch 4, aber ne, sowas. Es gibt aber noch einen zweiten und der ist dann wieder, also der ist in Akasaka, aber der ist direkt, also wenn du aussteigst, ist der in der Nähe von der Roppongi Station. Das heißt, der ist wieder ein Fußwurf entfernt von den Toei Animation Studios. Ja. Und das heißt, den haben sich die dann genommen für den 90er an. Der Christel scheint auch größer zu sein, oder? Der ist größer. Weil im Anime haben wir Bäume größer. Und es ist alles also sehr geräumig. tatsächlich gibt es auch Bäume in dem anderen. So ist es nicht. Aber der Unterschied ist, also der Schrein selber ist exakt, glaube ich, würde ich sagen, genauso groß. Aber da gibt es diese riesen Stufen, die du erst hoch musst. Und die sind einfach auch exakt original. Also du hast dieses große Tori-Gate und dann diese Stufen, die da hochgehen mit den beiden Löwen. Und dann stehst du halt überhalb der Stadt. Und das gibt halt eine unfassbar schöne Aussicht überhalb von Tokio. Und das ist einfach auch natürlich optisch für die Serie einzigartig gewesen. Und der heißt aber auch, das ist auch ein Hikawa-Schrein. Und den haben sie halt benutzt. Und ja, und zudem müsste man den Bus nehmen. Für den, also es gibt auch vor dem anderen, ist auch direkt eine Busstation, so ist es nicht. Aber den müsste man nicht nehmen, wenn man von der Jubandori kommt. Je nachdem, wo die Mädels eben wohnen, schon. Aber da kannst du hinlaufen. Zu dem anderen ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Auch der ist wieder umringt von Botschaften, weil es immer noch dieselbe Gegend ist quasi. Wir sehen eben später nie wieder, dass sie einen Bus nehmen. Und wir haben diese eine Episode, die darf man vielleicht nicht so ernst nehmen. Ich glaube, in der letzten Staffel, wo Usagi eine Trillerpfeife hat. Und wenn sie reinbläst, dann kommt Rei von ihrer Schule direkt ohne anzuhalten angaloppiert. Also die sprintet da einfach mal durch die halbe... Also man hat den Eindruck, sie kann nur um ein paar Ecken gerannt sein. Ja. Und wenn sie wirklich ein Roppongi wäre, wäre das nicht wahrscheinlich. Also dann, ich weiß nicht, die Folge ist vielleicht einfach nur ein bisschen für den Gag überdreht. Was also ich spannend fände, wäre tatsächlich einmal rauszubekommen, ob die Schule von Rei auch, weil tatsächlich die Schule von Usagi, die es ja auch gibt und die tatsächlich diese Schuluniform tragen, und da es Reis Schule ja nun auch gibt, würde mich interessieren, ob das auch die richtigen Formen sind. Lass mich kurz schauen, sag um einen Augenblick. Wir recherchieren das, weil ich würde die Schule dann auch gern verlinken. Sag mir nochmal den Namen. Toyo Ava Girls Academy. Aber sowas ändert sich auch gerne in 20 Jahren. Zumindest. Ja. Mehr als 20 Jahre, oder? Ja, mehr als 20 Jahre. Aber Girls Academy heißt sie wahrscheinlich dann trotzdem noch. Also die Schule heißt weiter Toyo Ava Girls Academy, aber ich meine die Toyo Ava Jogakuin habe ich gefunden und die haben eine englische Startseite. Aha. Mhm. Weil viele von diesen religiösen Schulen sind tatsächlich Unterrichtssprache Englisch. Es gibt manche, die für japanische Kinder gegründet worden sind und... So, oh, Vision and Mission, School Motto, sieht man Bilder? Noch nicht. Aber die haben wirklich, die haben Kindergarten, Schule, Junior High, Senior High. Alles drin, genau. Ja. Graduate Elevated School. Und sie arbeiten also mit einer Universität zusammen oder haben eine? Also ich glaube, sie arbeiten mit einer zusammen. Ich sehe keine Schuluniform auf deren Startseite. Man sieht historische Bilder in Schwarz-Weiß. Aber kein aktuelles Home. Wo ist die Homepage? Die haben wirklich nur eine leere Kirche auf ihrer als Stadtbild. Dann gehe ich mal auf die japanischsprachige. Also wir verlinken das. Ja. Okay, das ist schon mal wesentlich moderner. Hier gibt es eine Menge Bilder. Aber die Schuluniform scheint, also die Kindergartenkinder sind bunt. Und die Schuluniform ist schwarz mit goldfarbenen Streifen. Sie ist nicht die graue Uniform, die Rei anhat. Ja. Sie hat goldene Sailor-Streifen und ansonsten ein Meer von Schwarz. Ja. Und die jüngeren Kinder tragen hellblau mit weißem Kragen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass die Kindergartenkinder tragen einfach alles. Genau, daran können wir trotzdem nicht ausschließen, ob das nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mal die Schuluniform der Schule war. Kann sie, oder dass Schwarz einfach sich nicht so gut zeichnen lässt wie Grau, wo man da einfach mehr Möglichkeiten hat, es zu schattieren oder darzustellen. Das eine künstlerische Entscheidung war, nicht tintenschwarze Uniformen zu machen. Was auch noch spannend ist zu Hikawa als Nachtrag. Also wir verlinken das dann in der... Dass tatsächlich dass die Gottheit in dem Hikawa-Schrein in Asabu die dort, also du hast ja, ein Schrein hat ja immer einen Kami, den man sich irgendwie verschrieben hat. Tatsächlich Susanoo no Mikoto, das ist der Bruder von Amaterasu. Aha. Ist, und der hat, ganz original ist das der, der mal die drei Talismane angeschafft hat. Oh, okay. Die dort verehrt werden. Okay, wieder ein Bezug zu Sailor Moon. Genau, ja. In Race tatsächlich Manga Hikawa. Ja, aber ansonsten, also es gibt, ich habe noch unfassbar, aber das ist, sprengt vielleicht, ich fange einfach an, aber sprengt wahrscheinlich im Rahmen einer Folge groß. Wir machen so viele Folgen, wie wir wollen, weil es ist ein schönes Thema. Ja, also tatsächlich auch jedes Mal, wenn man. Wir müssen nichts rausschmeißen, weil die Episode zu lang wäre. Ja. Wir machen sonst einfach noch eine zweite Episode oder eine dritte oder was immer du. Ja. Du hast. Ja, und wir machen vielleicht noch also, eine, wenn du wieder dort warst. Das macht einfach Spaß, weil plötzlich sieht man hier den Super-S-Film. Ja, der mit den Matrix-Allüren und dem Traum und der Traumwelt da. In dem Film gibt es sehr, sehr viele Skylines zu sehen. Und es ist total, wenn man da war und kennt, wie die Läden und die großen Ketten heißen und plötzlich sieht man die wieder. Man hat das erste Mal gesehen als Kind und dann sieht man jetzt, okay, da ist der Laden Tokyo Hands mit drauf. Da war ich drin. Ah, okay. Und das sind einfach so genau sind die. Ja. Deswegen mag ich dieses Google Street View, weil man kriegt ein dreidimensionales Gefühl, sich durchzubewegen. Ja. Also nicht dasselbe, wie wenn man da war, klar. Da nimmt man sich noch andere Eindrücke und Marker und ein anderes Gefühl von Dasein. Aber trotzdem, dass es dreidimensional wird, das mag ich schon sehr. Wenn man sich mit Google Street View, vielleicht machen das einfach alle mal, die zuhören, wenn man sich bei Google Street View an Exit 4 der Asabu Juban Station stellt. Mhm. Und dann sieht man eben dieses bunte, was man in Crystal sieht, dieses bunte, komische, sieht aus wie Weihnachtskugeln in Neon, Ding, das direkt daneben steht, mit dieser Uhr daneben, dann auf der anderen Seite der großen Straße eben dieser überdachte Highway, und nicht überdacht, sondern dieser übergelegte Highway, der eben quasi auf Stelzen steht, und einfach nur runterguckt und man sieht die roten Kacheln auf dem Boden, die roten Backsteine. Das ist einfach schon mal exakt genau wie im Anime, exakt genau wie in Crystal. Und das ist schön. Das ist super. Und ein anderes Landmark, das man sehr, sehr, sehr gut kennt, auch mit einer Asabu Juban, das ist zwei Straßenecken weiter, ist ein kleiner Platz, und da ist eine Statue drauf und die heißt Kimi-chan, das Mädchen mit den roten Schuhen. Das ist eine ganz tragische Figur, also das ist ist quasi eine urbane Geschichte, nicht Legende, es ist passiert, wie eben ein Mädchen aus Asabu Juban eben wegadoptiert wurde und dann aber krank war und zurückgelassen wurde und ohne dass die Eltern es wussten, in Asabu Juban gestorben. Und da gibt es ganz viel, es wurde in ganz viele Geschichten reingemacht und es gibt Lieder über dieses Mädchen, Kimi-chan heißt sie, und da gibt es eben eine kleine rote Statue, die auf einem kleinen Platz ist, und die ist direkt in Asabu Juban. Und um diese kleine Statue herum gibt es einen kleinen Platz, da sind Bäume, da sind kleine Stufen und es ist ringsum randet mit Cafés. Und diesen Platz, den sehen wir ständig im Crystal. Mhm. Den sehen wir in der zweiten Folge, da lernen sich Ami und Usagi kennen, wo Luna Ami quasi in die Arme fällt. Die Statue sehen wir aber auch im Original-Anime, oder? Die sehen wir auch im Original-Anime. Da kommt gleich, die ist in dieser Original-Anime-Ästhetik von den 90ern auch. Es hat sogar sehr viel Subtext. Wir sehen diese, also tatsächlich ist die meisten Geschichten, die um Kimi-chan drehen, gehen um die Beziehung zu der Mutter und den Eltern zu diesem Kind, die diesem Kind nachtrauen. Das ist also quasi eine sehr Eltern-Kind-Beziehung, Statue. Und wir sehen diese Statue ganz doll fokussiert in S, in der Folge, in der der Ami nicht so gut geht und sie ist Lernen ihr einziges, etc. Und Wettkampf später hat mit Michiro. Und da sitzt sie in einer Folge sitzt sie mit Mamoru auf ein paar Stufen und heult ihm ihr Herz aus. Und während sie über die Beziehung zu ihrer Mutter spricht, wird Kimi-chan ganz fokussiert. Und das ist halt auch ein Subtext, okay, den Japaner verstehen. Aha. Über diese, mit dieser, ne, wo sie sitzt, dieser Statue, wo es eben halt auch diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern geht. Wobei, ganz ehrlich, das hätte ich auch gern mal als Text gehabt und nicht nur Subtext. Das ist eben, was wir in PGSM kriegen, in der Live-Action, da kriegen wir einen Zweiteiler nur über Ami und ihre Mutter und Rei und ihren Vater. Ja. Und das ist eben schön. Ja, total. Nein, aber ich meine halt quasi, warum diese... Ja, ich weiß es. Eine Minute draufgehalten auf der Statue, während Ami-chan über ihre Mutter redet. Das ist der Grund. Weil diese Geschichte halt, ne, weil diese Statue halt Geschichte hat und ja, die kennt jeden. Das ist ein gutes Detail, Genau. Aber ja, das heißt, den haben wir auch im Anime, aber den haben wir ständig. Und wir haben diesen Platz auch wieder. Es gibt dieses... Das ist auch eins von den Screenshots, die ich fotografiert habe. Mhm. Im Infinity Arc in Crystal, wenn Usagi hinter diesem, ganz verschämt hinter diesem Baum steht und man sieht Mamoru mit Michiro reden und sie ist ganz eifersüchtig. Mhm. Das ist auch wieder auf diesem Platz. Usagi steht quasi vor der Kimi-chan, man sieht sie diesmal nicht und guckt auf diesen Platz und dann ist eben auch Honolulu Coffee mit der grünen Markise und an diesem Platz ist auch dieser mit diesem ganz komisch, also eine ganz interessante architektonische Fassade, ganz verglast mit roten Fensterrahmen. Ist ein Café, das heißt La Bohème. Das ist auch dort. Das sind übrigens auch alles Cafés, die ich total gerne in meinen Fanfiction immer benutze. Mhm. Die genau dieselben Landmarks benutzen und die Leute dann eben dann dort in den Toiletten dort sich verwandeln lassen und solche Sachen, weil es mir mega Spaß macht, auch dieselben, die richtigen Locations. Aber ja, das heißt, diesen Platz, das ist auch einer der zwei, wo man sich auch mal Google Maps zu Kimi-chan Statue hinstellen könnte, exakt genau dieselben Winkel sieht, wie in der Serie, ständig in der Serie. Ja, ansonsten ein anderer, der sowohl Ort, der sowohl im originalen Anime als auch im Manga, als auch in Crystal total oft benutzt wird von verschiedenen Orten und man gar nicht weiß, dass es immer derselbe Ort ist, ist ein Park, der heißt Arisugawa no Miya. Das ist der Prinz Arisugawa Memorial Park. Mhm. Das ist ein riesiger Park am Ende von Asahi. Der ist also so ein bisschen das kleine Central Park von Asahabujuban. Mhm. Und an einer Ecke, also da gibt es ganz viel drin und wir sehen ihn ständig. Da gibt es einen See drin, den See sehen wir im Anime ständig, wenn die irgendwie. Wenn, mit See, Genau. Egal, ob das in Super S und die da stehen und irgendwie einen Jungen, der aussieht wie ein Pferd, gucken und alle glauben, ob dass das der Typ ist, in den Tibusa verknallt ist, ob das der See ist, in dem entweder Rei und Mamoru oder später Usagi und Mamoru Bötchen fahren, das ist immer dieser See. Mhm. Und das ist auch... Das haben wir auch in Seramio, den See, wo sie Boot fahren. Das könnte dort sein. Genau. Und dann haben wir auch außerdem, dann gibt es diese, sieht aus wie so ein kleiner Wald, wo Nephrite mit Narus Armen stirbt. Mhm. Auch dieser Park. Okay. Und es ist auch dieser Park, in dem die kleine, also dieser Park ist riesig, ja. Er ist wirklich, er hat diesen See, er hat so ganz, ganz, also wirklich so, so ein bisschen waldähnliche Teile. Mhm. Da ist die größte Bibliothek in Tokio drin. Die Tokyo Metropolitan Library ist in diesem Park. Vor allen Dingen direkt davor, vor dieser Tokyo University Library, ist diese Uhr in dem Brunnen. Diese ganz lange Standuhr mit dem Brunnen, die wir auch ständig sehen, wo sich Usagi und Mamoru auf ihrer Parkbank treffen. Ja. Ständig. Und dran vorbeilaufen. Die ist auch in diesem Park. Wie weit ist das von Usagis Haus entfernt? Ist das zu Fuß oder fahren sie da auch mit dem Bus hin? Nee, das ist doch schon zu Fuß. Also es ist schon ein bisschen weiter. Definitiv als Hikawa. Aber ja, da ist definitiv, kann man da zu Fuß hin, ich würde sagen. Okay, weil sie gehen ja überall hin zu Fuß eigentlich. Ja, wie gesagt, also Asahabujuban ist mega klein. Aber das ist natürlich auch relativ, je nachdem, wo man wohnt und was man gewohnt ist, innerhalb einer Stadt zu Fuß zu machen. Natürlich, genau. Also ich als Tourist würde da auf jeden Fall zu Fuß hinlaufen, wenn ich in Asahabujuban unterwegs wäre. Mhm. Wenn man natürlich Da kann man auch durchaus mit dem Bus hinfahren, klar. Mhm. Aber müsste man nicht. Okay, ja. Weil wenn man da aber gar nicht erst hinfahren muss, wenn das eine sowieso schon da ist, ist auch klar, warum die da ständig sind. Die sind da ständig. Die sind da ständig. Also aber es gibt noch mehrere auch so, Parks. Viele Parks sind ja auch wirklich ein Treffpunkt, wo man sich mit Freunden trifft. Ja. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass man hinfährt, einfach wenn es schön ist da. Ja, also es gibt trotzdem auch andere Parks, so ist das nicht. Auch in der Sabujuban gibt es auch da, also es gibt sehr viel kleiner. Es gibt so einen kleinen Platz mit einem Spielplatz, der wird häufig benutzt. Mhm. Sowohl in Crystal als auch im Original-Anime. Mhm. Dann gibt es einen, der heißt Ichinohashi Park. Das ist auch ein relativ kleiner. Der ist auch, also da ist um dem herum ist das Juban Matsuri, das es tatsächlich gibt. Das gibt es da häufig. Mhm. Aber das ist dann auch dort, wo du in der Serie, wenn die rumsitzen und dann gibt es dieses komische Röhrending. Ja, ja. Das ist im Ichinohashi Park. Mhm. Gibt es das noch? Das heißt, das ist ein anderer. Diese kleinen Röhren, auf denen ihr meistens nicht, aber die große Röhre, durch die man durchlaufen kann, die gibt es. Mhm. Und die sieht man auch in Crystal wieder. Mhm. Die sehen wir in Crystal, also da mit Blick auf Tokyo Tower sehen wir die später. Aber ja, diese kleinen gibt es nicht mehr. Das ist so ein Gebilde, das ist weg. Aber die große ist noch da. Ja. Was man sehr leicht auf der Karte findet, ist die Schule. Ja. Die ist nämlich ausgeschildert auf der ganz normalen Google-Stadtkarte. Genau. Genau. Das stimmt. Und ja, das ist also schon so ein Moment, ohne dahin zu zoomen, weil die Schulen sind sich ja alle sehr ähnlich dort, aber ja, da muss ich dann immer grinsen. Wenn man allein, so, es gibt, wenn ich was ganz anderes recherchiere und dann stehe ich plötzlich vor dem Namen. Ja. Es gibt in Aoyama einen, Aoyama ist nochmal woanders, aber da gibt es einen Brautladen, auf dem exakt genau so ein Mannequin mit Brautkleid obendrauf saß. Mhm. Wie das Naoko später gezeichnet hat und das Crystal auch später gemacht hat. Und solche Kleinigkeiten, die tatsächlich existiert haben, gibt es unfassbar viele. Unfassbar viele in der Serie. Und das macht es halt auch irgendwie, das macht es halt auch wirklich für jemanden, der damals in Tokio gelebt hat und diese Serie geguckt hat und der vielleicht sogar in Asabujuban gelebt hat und diese Schuluniform hatte, ist das halt unfassbar immersiv. Du hast dir wirklich vorstellen können, das sind Mädchen wie du und ich, die herumlaufen und die halt Superheldinnen sind. Ja. Ja, und ich liebe sowas. Ja. Ich liebe das auch beim Cosplay, wenn du es aus den Augenwinkeln für einen Augenblick, wenn es echt wird. Und ja, das mit den Schauplätzen ist dann natürlich noch viel, viel massiver, weil da musst du nicht nur aus den Augenwinkeln schauen. Genau. Keio University ist auch noch so ein Ding. Ja. Keio University, die verwendest du auch sehr viel. Die verwende ich so viel, aber verwendet auch Naoko viel, denn es war tatsächlich Naokos Universität. Ah, okay. Jetzt muss man dazu sagen, Keio University ist eine Privatuniversität und es ist eine Elite-Universität. Mhm. Also die prestigehaltigste, die größte Universität Japans ist die Tokyo University. Ja. Das liegt aber daran, da sind die Entrance-Exams sind unfassbar schwer und das sind, weil wer da war, die diese Uni so renommiert macht. Mhm. Tokyo University ist aber trotzdem eine Public University, das heißt, die kostet nicht so viel. Mhm. Keio University, also Keio und Waseda, sind so beide auch, würde ich sagen, und haben wirklich, ja, das sind beides, also bei Waseda weiß ich es nicht genau, aber Waseda und Keio sind Konkurrenzunis und die stehen so auf Platz 2 in ganz Japan. Okay. Keio ist aber unfassbar, unfassbar teuer. Mhm. Das heißt, international kann man Keio wirklich so ein bisschen mit Harvard und Yale vergleichen. Mhm. Was es auch wieder sehr viel logischer macht, das logisch macht, nach Harvard geht, wenn er also quasi sowieso schon auf einer Schule ist, die denselben. Ja. Und es aber auch unnötiger macht, weil er quasi schon in Harvard ist. Ja. Das kommt halt so dazu. Aber ja, ich denke, Harvard ist in dem Moment einfach nur ein Name-Dropping. Ja, total. So wie man auch Army ständig in Seramio und in der Serie, ja, ich gehe nach Deutschland zum Studium. Wir wissen auch, das ist nur Name-Dropping von Deutschland. Genau. Ich habe an keiner Uni Kinder aus Japan rumrennen sehen. Ja, genau. Oder überhaupt Kinder. Aber ja. Ja, aber Keio University ist halt wirklich fußläufig von Azuban. Mhm. Also es ist ein Mita. Mita ist auch wieder in Minato, mhm. aber einer von diesen Stadtteilen. Also eher Kiez. Ich würde sagen eher kleiner. Ja. So. Aber ja, in sowohl Motoki als auch Reika gehen zu Keio. Im Manga geht auch und Crystal geht auch Setsuna, ist auch Studentin an Keio. Ah, okay. Die sind also alle in Keio. Nicht nur Mamoru. Mhm. Naoko schreibt es ja K.O. Mhm. Im Manga. Und die richtige Keio University heißt K.E.I.O. Ja, okay. Hm. Also, aber auf Englisch würde man klar, K.O. Ja. Genau, K.O. K.O. Das heißt, es ist auch sehr süß benannt. Ja, wieder. Das ist süß. Aber ja, das heißt, das ist auch eine Schule und auch die. Also ja, das war auch für mich, die schreibe ich ja wirklich sehr, sehr häufig. Mhm. Und das war auch ein Ort, wo ich mich dann, als ich das erste Mal über K University geschrieben habe, mich dann Google-mapped hin habe. Mhm. Und da dann wirklich durchzulaufen. Sehen wir die Uni jemals in irgendeinem Serum- und Medium? Nie. Nein, wir sehen sie nie. Und in Manga ist er ja noch an der Schule, an der Highschool. Ach so, willst du dann noch was zum Thema Uni? Ja. Ja, also ja, wir sehen sie wirklich nie. Was wir sehen, ist dadurch, dass wir wissen, dass Setsuna natürlich auch dort ist, mhm. dass wenn sie ein Büro hat irgendwo und quasi ein Labor irgendwo hat, dass das in Keio sein müsste. Mhm. Wir sehen es aber nie von außen. Ja, aber sie steht da und sie existiert und man kann trotzdem hingehen. Ich habe sie mittlerweile so oft geschrieben ja. und sie so genau beschrieben und so viele Schauplätze auf diesem Campus der eigentlich der falsche Campus ist, den würde Mamoru nicht benutzen. Warum? Was er benutzen würde, ist dort die Bibliothek. Aber tatsächlich sind da eher, also ich finde es logisch, dass er dort ist, denn die Bibliothek ist in seiner Nähe. Und da sind zum Beispiel auch die ganzen Humanities, also die ganzen Geisteswissenschaften sind dort. Mhm. Auf dem Campus, aber das studiert er ja nicht. Und, er wäre tatsächlich logischerweise eher am Shinjuku-Campus, den schreibe ich ganz selten, aber ich schreibe ihn auch manchmal, mhm. Weil dort eben, also es gibt auch einen Hörsaal in Mita, wo er durchaus auch Veranstaltungen haben könnte, wo immer mal also alles Mögliche stattfindet. Ist es eigentlich kennen, dass er Medizin studiert? Genau, aber das, ist ja das, natürlich. Also aber, im Anime unterhält er sich ja mit Ami darüber. Genau. Aber ist es sonst Canon? Ja, ist es. Okay. Auch im Manga, was er dann später macht. Aber das ja viel später. Er ist ja erst, genau, erst sehr viel später. Aber ja, es wird halt immer schon gesagt, dass er Arzt werden möchte. Das macht es irgendwie noch viel weniger logisch, dass er dann während dem Studium schon nach Harvard geht, weil da musst du nicht nur Englisch kennen, sondern du musst die medizinischen Fachbegriffe können. Und ich habe ja einen Hintergrund einen beruflichen in der Ecke und ich sag dir was, fachlich zu reden über irgendwas, wo ich das deutsche Vokabular dafür habe. Und dann hat sich das eben seit in den 20 Jahren, seit ich das mache, auch alles schon mal öfter mal geändert. Ja, wobei ist da dann sich durchaus gerade. Es ist ganz schön anspruchsvoll, das dann alles nochmal auf Englisch. Es ist mega anspruchsvoll. Das ist aber das dann eben im Ausland zu lernen, ist natürlich dann auch sehr viel wert, umso mehr. Ja. Es wird ja gezeigt, dass er fließend Englisch spricht. Aber das ist dann so ein Grund, warum man es dann durchaus nochmal machen könnte. Aber ja, auf jeden Fall ist der eigentliche. Aber es gibt bestimmt Studenten, die das machen. Stelle ich mir vor. Auf dem falschen Campus rumhängen, meinst du? Nein, dann nochmal in einem englischsprachigen Land. Ja, durchaus. Also wir wissen, dass speziell nach USA sehr viele Studenten kommen, aber oft aus Ländern wie Indien, wo man eben auch schon auf Englisch studiert. Genau. Spannenderweise ist Keio tatsächlich berühmt dafür, für sein Austauschprogramm. Also die haben sehr, sehr viel, also sehr viel mehr als alle anderen Tokio-Universitäten nehmen die auch Austauschschüler an. Und deswegen ist das auch total realistisch, diese Storyline um Edward, Mr. Edwards drumherum, der diese ganzen englischen Studenten aus Keio eben da hat, weil es die tatsächlich gibt. Okay. Da gibt es sehr, sehr viele. Das heißt, das ist auch relativ realistisch. Ob die jetzt mit Harvard Austausch machen, kann ich dir nicht sagen, aber sie machen von überall Austausch. Wenn du hier wenn du an deutschen Universitäten nach Japan gehen möchtest, ist die draufgelistet ist, um dorthin zu gehen, meistens Keio. Okay. Das heißt, das gibt es tatsächlich. Das ist auch einfach sehr, sehr realistisch. Ja. Und das ist natürlich etwas, was Naoko als Studentin an Keio mitbekommen haben wird. Und deswegen ist es auch durchaus realistisch, dass da einfach mal englischsprachige Studenten rumhängen, mit denen die dann auf irgendwelcher Partys rumreden müssen. Keio generell, ich habe das so oft geschrieben jetzt, dass ich für mich das quasi kennen sein könnte. Ich lese ja nur einen kleinen Teil von deinen Storys. Ja. Aber selbst mir ist das schon extrem aufgefallen. Also ich denke immer zuerst an deine Storys, wenn ich Keio höre. Ja, eben. Und deswegen ist es einfach auch für mich quasi genauso kennen wie alles andere, Keio zu besuchen mittlerweile. Und das ist auch schön. Ich habe einige solcher Fanfiction-Orte, die ich einfach, also für mich ist das sehr wichtig. Ich schreibe das sehr, sehr gerne realistisch in meine Fanfiction. Die meisten, eigentlich kann man davon ausgehen, wenn ich einen Ort genau benenne und genau beschreibe, dann existiert er. Meine Beta-Leserin, Adelie Green Jacket, hat das mittlerweile auch übernommen. Wenn sie das was genau geschreibt, dann existiert es auch. Mhm. Und alle drum um mich herum, weil ich dann eben auch bei solchen Exchange-Sachen immer angebe, dass etwas, was mir in Fanfiction gefällt, ist, wenn die Sachen realistisch sind, dass um mich herum ganz viele Leute davon angefangen haben, echte Schauplätze zu nehmen. Mhm. Sich bei Google Maps irgendwas auszugucken und das zu beschreiben. Und es ist für mich ein größter Spaß mittlerweile, nicht nur die Schauplätze, die tatsächlich in der Serie vorkamen, sondern auch die in Fanfiction vorkamen, zu besuchen, wenn ich dort bin. Das macht auch Spaß. Ich habe in einer Story, die habe ich nie zu Ende geschrieben und auch nicht veröffentlicht, aber da brauchte ich Pferde. Dann habe ich geschaut, wo gibt es in Tokio Pferde? Und dann habe ich mir die Umgebung angeschaut, wo gehen die eigentlich reiten? Und das war eine echte Entdeckung und das war klasse, das zu schreiben. Es gibt nämlich einen Schrein, um den rum tausende von Bäumen gepflanzt worden sind und da daneben gibt es einen Reitclub. Und wenn du ein Pferd sehen willst in Tokio, dann kannst du, dann ist das ein Schauplatz. Ja. Und da ist es auch vorstellbar, dass Rei da Beziehungen hat. Jemand kennt, hingehen es kann ist genauso und sagen, Leute, könnt ihr mir mal Tipps geben, wie ich an dieses Pferd rankomme, das ich jetzt haben will, für eine Stunde. Es ist auch genauso vorstellbar, dass die Szenen, mit zum Beispiel mit Reika, als sie reitet. Obwohl ich nicht weiß, ob die Mikos untereinander sich austauschen von anderen Schreinen, aber das habe ich jetzt einfach mal so angenommen. Oder dass die ihren Opa kennen. Ja, sorry, jetzt habe ich dir reingequatscht. Sag nochmal. Nee, alles gut. Aber es gibt ja auch, wir sehen ja auch Pferde und reitende Leute im Anime. Das heißt, es ist auch durchaus denkbar. Echt? Natürlich, also Reika zum Beispiel reitet ja in Super S. Echt? Das ist völlig, Super S. Ja, aber wir sehen. Das ist sehr schwach in meiner Erinnerung ausgeprägt. Okay, nein, das habe ich überhaupt das heißt, nicht auf dem es Schirm. Es kann durchaus sein, dass das auch dann der ist, der dann benutzt, da sie es auch in den Serien sehr viele, sehr realistisch ist. Weil, Grundstückspreise in Tokio und kann man sich vorstellen, wie da der Preis da ein Pferd hinzustellen und einzustellen und wie das finanziell ungefähr hinhaut. Ein Schauplatz, der mir noch sehr wichtig ist, weil er total für mich spannend war, rauszukriegen, wo er ist. Mamoros Gebäude sieht man von außen sehr, sehr häufig. Mamoros Gebäude sieht meistens gleich aus. Manchmal sieht es ganz anders aus und manchmal hat es unten so eine Eingangshalle und irgendwas, aber eigentlich sieht es meistens genauso wie das Innere. Also wenn das Innere konsistent aussieht, so wie es meistens aussieht, dann sieht meistens auch das Äußere so aus. Und es gibt eine Folge, nämlich eine in A, wo Chibiusa aus dem Fenster springt mit einem Fallschirm. Ja. Und da sehen wir, wo sie aufkommt und wo sie landet. Und sie landet nämlich genau an diesem Asabu Juban Eingangsschild, was wir im Anime so oft sehen, was heute an Exit 4 ist. Und deswegen konnte ich hochgucken auf meinen Fotos und dort selber und das Gebäude finden. Aha. Weil also es wirklich genauso aussieht. Sie segelt nicht weiter, sondern sie fällt praktisch nur langsam nach unten, oder? Genau. Mhm. Genau. Aber ja, es ist exakt genau dort. Okay. An Exit 4. Hinter Exit 4 ist ein großes Gebäude, was genau solche Balkone hat. Sehr viel kleiner ist, als es in der Serie wirkt. Aber ja, wir wissen, wo Mamoru Ach, cool. wohnt. Und dieses Haus sehen wir auch in Crystal im Aha. Hintergrund noch. Es ist exakt genau dasselbe. Wir sehen ihn ja auf dem Balkon stehen und über die Stadt blicken, schon Genau. in der ersten Genau. Staffel, glaube ich. Genau. Ja. Sehen wir ständig. Ja. Aber ja, das sind so eine Sachen. Also, das habe ich auch sehr. Wie gesagt, das sind Und auch das Sachen erklärt sehr viel aber auch, später. Es gibt. warum wir wirklich zum Beispiel den Tokyo Tower manchmal sehen im Bild. Er ist Ja. tatsächlich dort. Man hat nicht die Serie dahin getan, um diesen Turm zu Nee. kriegen. Genau. Er ist wirklich dort. Weil das Und die ist. Sache ist auch, es macht auch so viel Sinn, dass Usagi ständig ihm über den Weg läuft. Weil nicht nur ist er tatsächlich in diesem kleinen Mini-Viertel, wohnt er halt um Ja. die Ecke, sondern er wohnt wirklich vor dieser Station, wo die alle immer hinlaufen müssen. Ja. Ja, aber müssen die zur, warum müssen die zur U-Bahn? Naja, man muss schon durchaus zur U-Bahn. Aber nicht, wenn Für sie zur alles Schule Mögliche. gehen, einfach für andere Dinge dann. Ja, aber das ist wie gesagt, die U-Bahn-Station ist auch direkt an dieser Hauptstraße. Das ist direkt an dieser Einkaufsstraße. Das ist verbindet alles. Okay. Das ist so die Das sehen wir leider Hauptschlagader auch dieses nicht sehr Ortes. oft. U-Bahn sehen wir, wenn sie zum Flughafen rausfahren, sehen wir, glaube ich, eine Extrabahn. Ist das eine Schwebebahn noch? Oder ist es eine U-Bahn? Weiß ich nicht mehr. Und wir sehen es im Ja. Vorspann von PGSM, wie sie einmal mit der U-Bahn fahren. Und dann Ja. Usagi verschläft ihre Haltestelle. Ja. Wie gesagt, es gab Ja. die U-Bahn dort noch nicht, als es den Manga gab. Ah, okay. Echt? Diese, ne, Echt? die, also genau, also die U-Bahn selber in Tokio schon, aber die Station Ja. Asabujuban gab es noch nicht. Okay. Dort ist noch keine U-Bahn langgefahren, als der Manga geschrieben wurde. Die kam erst viel, viel später. Erstaunlich. Aha. Und das heißt, die ist relativ neu, Okay. dass die da lang fährt. Den Bus, den sehen wir durchaus und der Bus sieht auch genauso aus. Und in der Folge in Ah, Crystal, ja. wo Usagi sich Luna verschämt vor den Kopf hält, Ja. und man das Innere vom Bus sieht, ist es auch exakt genau ein Tokio-Bus. Also Okay. der, ne, die, der Stoff der Polster, wo die drauf sitzen, die Anzeige, wo man sieht, wann ist die nächste Station, das Ja. ist einfach exakt original Aber das ein muss auch so Tokio-Bus. sein, weil das sind Ja. sehr wichtige Unterschiede. Genau. Ich habe zwei sehr nahverkehrsverrückte Kinder aufgezogen und habe gelernt, auf solche Unterschiede zu achten. Genau. Genau. Bus- und Aber ja, das ist einfach Bahnfanatiker. auch. Ja. Deswegen in Tokio Bus zu fahren, ist für einen Sailor Moon Fan, der Crystal mag, einfach ein Erlebnis aus genau so einem Grund. Okay, ich würde für heute an der Stelle mal Schluss machen, weil jetzt haben wir Wir haben noch wirklich mehr. viel gehabt. Aber es ist Ja. die Stunde ist ungefähr voll und Ja. dann würde ich einfach in der nächsten Folge hier weitermachen. Genau. In der Und nächsten Folge erzähle ich euch dann, wo die Mugen University, die oh. Mugen-Schule, die Infinity tatsächlich ist. Gibt's nämlich Okay. auch alle. Okay. Und wahrscheinlich nicht auf einer Insel in der Doch, Tokyo auf Bay. einer Insel in der Echt? Tokyo Bay. Ja. Echt? Okay. Ja. Das habe ich noch nicht gehört. Gut. Das muss ich hören. Alles Ja. klar. Ja, dann schon mal vielen, vielen Dank Sehr, sehr für, gerne. Das macht ja, sehr Spaß. das macht wirklich viel Spaß. Ich liebe sowas. Ja. Okay, dann ja, und sag noch mal, wo man dich findet. Man findet mich sowohl auf AO3 als auch auf fanfiction.net als auch auf Tumblr überall unter dem Namen Flora One. Und sag noch mal den Tag, wo man auf deinem Tumblr diese Bilder Ja, sehen kann, die du es gibt gemacht zwei hast. Tags, aber der Tag, wo man diese Fotos sehen kann, der heißt Flora in Japan, also Flora in Japan. Es gibt aber auch In einen einem Wort zweiten. oder mit Nee, Bindestrich? keine Bindestriche, sondern einzeln. Ja, Und dann. doch. Und zwar so, für die Leute, die noch nie auf Tumblr waren und ihr wollt diesen Tag jetzt auf einmal sehen, was ihr machen müsst, ist, ihr geht auf Floras Tumblr. Ha, Auf wie das die Such. Tagsuche auf einem Tumblr, wenn man nicht eingeloggt ist, geht wahrscheinlich genauso. Und Glaube dann schon. müsst ihr oben eingeben, Schrägstrich, tagged, also TAGGED, Schrägstrich und dann Flora minus in minus Japan. Genau. Und das müsste funktionieren. Ich Genau. könnte es kurz. Ansonsten, Ja. es klappt aber auch, wenn man, also in der